Frag mal deinen Nachbarn, genießt du dein neues Leben? Frag mal deinen Nachbarn, genießt du dein neues Leben? Du könntest ihn auch gleichbedeutend fragen. Die gleiche Frage wäre eigentlich die, wenn du nochmal hier auf diese Flipchart schaust, wo ich das letzte Mal schon aufgestellt habe und aufgemalt habe. Die gleiche Frage wäre eigentlich auch die, lebst du gemäß deines Geistes? Lebst du auf der geistlichen Ebene? Lebst du auf der göttlichen Ebene, die Geist ist? Und somit lebst du gemäß deinem Geist oder lebst du noch gemäß deiner Seele oder gemäß deinem Körper? Lebst du noch gemäß deinem Gefühl, deinem Verstand, deinem Willen oder lebst du schon gemäß deinem neu erschaffenen Geist? Wer hat hier alles einen neu erschaffenen Geist? Okay, das heißt, du bist von neuem geboren. Okay, herzlichen Glückwunsch. Kannst dich selber beglückwünschen, sagen. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, du hast einen neu erschaffenen Geist. Und Paulus sagt, wandel gemäß diesem neu erschaffenen Geist. Wandel in diesem neuen Leben. Neues Leben im Geist unter der Herrschaft Gottes, das ist das Leben des Wiedergeborenen. Neues Leben im Geist unter der Herrschaft Gottes. Halleluja. Ich glaube, es ist ein gutes Leben, habe ich so den Eindruck. Also wenn ihr euch so anschaut, würde ich sagen, es ist ein gutes Leben. Warum ist es ein gutes Leben? Ich sag's dir ganz genau, weil es ein Leben nicht nur in deinem Geist ist, sondern weil es ein Leben ist, vollkommen verschmolzen und eins mit Gott. Halleluja. Was in der neuen Geburt passiert ist, ist de facto eine völlige Verschmelzung zwischen dir und Gott. Nicht mit in deinem Geist, gemäß deinem Geist, ich spreche von deinem Geist, ich spreche jetzt nicht von deinem Körper und ich spreche auch noch nicht von deiner Seele, die erneuert werden muss. Ich spreche zunächst nur von deinem Geist. Dieses neue Leben ist eine völlige Verschmelzung zwischen dir und Gott. Die hat stattgefunden. Halleluja. Eine vollkommene Einswerdung mit Gott. Also das ist, was Galater 2,20 sagt in der Way-Übersetzung, wo es heißt, ja, ich bin der Kreuzigung des Messias teilhaftig geworden. Ich lebe zwar, aber nicht ich bin es, der lebt. Es ist der Messias, dessen Leben in mir lebt. Halleluja. Mit anderen Worten, eine totale Identifikation. Weißt du, Gott hat sich mit dir identifiziert und in der neuen Geburt, indem du sein Angebot annimmst, identifizierst du dich vollkommen mit ihm. Und damit findet eine Verschmelzung im Geist statt. Gott und Mensch eine Einheit. Eins mit Jesus. Sag mal, eins mit Jesus. Du hast als Christ, wir sprechen ja hier auch in diesen Grundlagen immer wieder darum, was es eigentlich heißt, ein Christ zu sein. Du hast als Christ, der von Neuem geboren ist, nicht nur eine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, einen persönlichen Draht zu Gott, das hast du auch. Aber du hast noch viel mehr, du bist sogar im Geist mit ihm verschmolzen. Du bist zu einer Einheit geworden mit ihm. Er mit dir, du mit ihm. Du bist zu einer Einheit geworden. Nicht mehr du lebst, sondern Christus lebt dich jetzt. Wir haben gesagt, neue Geburt heißt ein völliger Umsturz deines gesamten Lebens. Neue Geburt heißt ein völliges Abgeschlossen oder Abschließen mit dem Leben getrennt von Gott. Eine neue Geburt heißt ein Leben ohne Gott, fern von Gott, ohne Beziehung zu Gott, ohne Einheit mit Gott einzutauschen in ein Leben der Beziehung zu Gott und der völligen Verschmelzung mit Gott im Geist, mit Christus. Ein Jesusleben. Halleluja. Wenn die Menschen dich jetzt sehen, dann sehen sie nicht mehr dich dem Natürlichen nach, sondern dann sehen sie Jesus in dir. Und deswegen sind sie so fasziniert. Gestern haben wir es wieder erlebt am Kirchentag, wie die Menschen fasziniert waren. Viele waren fasziniert. Ich erinnere mich an eine Frau, die hat mich nur angeschaut die ganze Zeit. Hat immer geguckt und hat gesagt, wow, sie faszinieren mich. Die hat mich immer angeschaut mit den Augen und ich habe sie in die neue Geburt geführt. Ja, ich habe ihr gezeigt, dass sie Jesus persönlich aufnehmen muss. Dann hat sie gesagt, ja, das will ich. Die war religiös geprägt, kirchlich religiös geprägt. Aber sie hatte nie gehört, dass es auf Jesus ankommt und dass sie von neuem geboren werden muss. Und sie war angezogen. Von was war sie angezogen? Von mir, weil ich so eine tolle Person bin von Natur aus? Nein, von Jesus in mir. Die hat einfach Jesus aus mir rausgezogen. Und schwupp ist er aus mir rausgekommen und in sie reingegangen. Aber in mir ist er auch geblieben. Halleluja. Ich habe ihn deswegen nicht verloren. Er hat sich nur multipliziert, verstehst du? Hat sich multipliziert. Und sie wurde identifiziert mit Jesus. Plötzlich war sie eins mit Jesus. Und sie ging wie eine Schlafwandlerin, ging sie fast von dannen. Ja? Immer so, wow. Und es war eigentlich keine komische Frau oder so. Also die war jetzt nicht irgendwie, hat jetzt nicht einen psychischen Schaden oder so, sondern es war, verstehst du? Ja, weil die war wirklich wie in Trance. Als sie ging, schon während ich für sie gebetet habe, war sie wie in Trance. Als sie Jesus aufnahm, war sie schon wie in Trance. Und als sie ging, war sie wie in Trance. Warum? Schau, wenn du plötzlich vereint wirst mit Gott, dann kann es schon sein, dass du mal ein bisschen, verstehst, dass es eine gewisse Folge hat, auch für deine Seele, verstehst? Dass du nicht nur sagst, okay, jetzt bin ich eins mit Gott, gut. Vorher war ich nicht eins mit Gott, okay, Jesus sei mein Herr. Jetzt bin ich eins mit Gott. Geht so weiter wie vorher. Na, in dem Moment, wo du tatsächlich wirklich mit deinem ganzen Sein und mit deinem Bewusstsein Jesus aufnimmst, wirst du ja vereint mit ihm und dass da plötzlich alles ein bisschen anders ist. Eine hat mich gefragt, eine andere Frau hat mich gefragt, hat das irgendwas mit Hypnose zu tun? Dann habe ich gesagt, nee, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber wahrscheinlich kam sie sich ein bisschen so vor. Ja, verstehst du, weil wenn die Kraft Gottes wirkt und wenn Jesus kommt und wenn du mit Jesus eins wirst und mit Jesus verschmilzt, dann hat es ja Auswirkungen, dann wird dein ganzes Denken, dann wird dein ganzes Sein wird ja verwandelt, wird verändert, ein völliger Schnitt findet statt. Also die meisten Christen sind überhaupt nicht dessen bewusst. Neulich habe ich mich im Flugzeug mit jemandem unterhalten und er sagte, ja, ich bin auch Christ, ich bin katholischer Christ und so weiter und so fort. Und dann sprach ich ein bisschen mit ihm und dann merkte ich, das ist ja gar nichts. Gar nichts, das ist ja nur irgendwie auf dem Papier, ich bin Christ, Religionszugehörigkeit Christ, aber mehr nicht. Religionszugehörigkeit christlich, aber mehr nicht, da war gar nichts. Da war überhaupt keine Substanz, da war gar nichts Geistliches. Verstehst? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch den Christen tatsächlich predigen und zeigen, was es wirklich heißt, ein Christ zu sein. Eigentlich nicht. Weißt du, in dem Sinn müssen wir eigentlich sagen, wir sind eigentlich nicht einfach nur Christen, verstehst du? Weil da gibt es ja so viel komisches Verständnis. Der Jeff hat es jetzt gesagt, wir sind eigentlich nicht einfach nur Christen, sondern wir sind Söhne Gottes, wir sind eins mit Gott, wir sind verherrlicht mit ihm, wir sind verschmolzen mit ihm und so weiter. Ja, eigentlich vom Biblischen her müsstest du das Christ nennen. Das Problem ist nur, so viele Menschen nennen alles mögliche Christ. Sagen, ja, das ist ein Christ, weil er immer angibt, evangelisch in der Steuererklärung. Deswegen ist er ein Christ. oder der ist ein Christ, weil er niemanden umbringt und weil er sich für den Frieden einsetzt oder so. Deswegen ist er ein Christ. Aber weißt du, das ist ja alles schön und gut, aber das ist ja viel, viel zu wenig. Christsein heißt tatsächlich ein Schlussstrich unter das alte, menschliche, natürliche Leben und ein völlig neues Sein anziehen, ein völlig neues Leben anziehen, überkleidet werden mit dem Leben des Geistes, mit dem Leben Jesu Christi, mit ihm persönlich, überkleidet. Wow. Schicki. Und dann ziehst du dieses Kleid an, über dich drüber und ziehst es nie wieder aus. Das heißt, diejenigen, die, diejenigen, die in Christus Jesus hineingetauft sind, die haben Christus angezogen. Halleluja. Amen. Wow. Römer 6, 2 bis 6, Way-Übersetzung. Sind wir bei der Way-Übersetzung. Da heißt es, wir sind so wirklich aus der Sünde herausgetreten, also aus dem alten Leben. Wir sind so wirklich aus dem alten Leben herausgetreten, wie ein Toter aus dem Leben gegangen ist. Das ist ein interessantes Bild. Er sagt praktisch so, du bist so sehr aus dem natürlichen, normalen, menschlichen Leben ausgetreten, als du Jesus angenommen hast, so wie ein Toter aus dem Leben herausgegangen ist. Das heißt mit anderen Worten, du bist vollkommen, du kannst es umdrehen und kannst sagen, du bist vollkommen tot für dieses natürliche Leben. Weil du bist herausgegangen, wie ein Toter aus dem Leben. Du bist, wenn das vorher dein Leben war, dann bist du jetzt für dieses Leben tot. Vollkommen tot. Das ist radikal, verstehst du? Das ist radikal. Halleluja. Und dann sagt er, können wir, da wir doch gestorben sind, immer noch weiter in ihr Leben. Also er spricht von der Sünde, im alten Leben. Können wir darin noch leben, wenn wir dem tot sind? Kann ein Toter noch dieses Leben leben? geht nicht. Wenn du tot bist, frag mal den im Sarg, ob er noch dieses Leben leben kann. Sag mal, ah. Nein, ich sag das zu dem Toten. Und schau, wie er reagiert. Sag mal zum Toten, sag mal, ah. Und dann schau mal, ob er reagiert. Oder sag mal zum Toten, gib mir die Hand. Küss die Hand. Schöne Frau. Und schau, wie er reagiert oder wie sie reagiert. Reagiert nicht. Amen. Und genau so bist du in Bezug auf das natürliche Leben. Das heißt, du reagierst nicht mehr auf den Druck des natürlichen Lebens. Du reagierst nicht mehr, wenn das natürliche Leben irgendwelche Knöpfe drückt und sagt, mach mal A, mach mal B, mach mal B, mach mal Bo. Du reagierst nicht mehr, weil du bist in ein anderes Leben hineinversetzt. Du bist in eine andere Welt, in eine andere Dimension. Du bist in die Herrlichkeit Gottes hineinversetzt. Du bist diesem Leben, diesem natürlichen Leben vollkommen gestorben. Sag mal, vollkommen. Vollkommen gestorben. Halleluja. Okay, jetzt gehen wir weiter. Sagt er weiter, Römer 2, jetzt sind wir bei Vers 3. Oder sagt er, wenn du diese Folgerung nicht begreifst, wovon ich jetzt nicht ausgehe, du hast es jetzt begriffen, das ist halt die Way-Übersetzung. Oder wenn du diese Folgerung nicht begreifst, schau es dir in dieser Weise an. Verstehst du nicht, dass alle von uns, die durch die Taufe in die Einheit mit Jesus, dem Messias, eingetreten sind, ja, dass sie durch die Taufe auch Teilhaber seines Todes geworden sind? Nun denn, wenn wir durch diese Taufe Teilhaber seines Todes geworden sind, so sind wir auch Teilhaber seiner Grablegung geworden. Also, Ruhe sanft. Rest in peace, sagen wir zu dem Nachbarn. Ruhe sanft. Du bist Teilhaber seiner Grablegung geworden. Teilhaber seiner Grablegung. Er sagt, ja, wenn du mit seinem Kreuz vereinigt bist, bist du es auch mit seiner Grablegung. Und jetzt geht's weiter, es folgt, dass wie der Messias aus den Toten auferweckt worden ist durch das Herabkommen der Herrlichkeit des Vaters, so sollen auch wir, die wir mit ihm auferstanden sind, also auch mit ihm eins geworden sind in seiner Auferstehung, sollen wir völlig mit den Aktivitäten des neuen Lebens beschäftigt sein. Das heißt, völlig mit den Aktivitäten dessen, was hier oben passiert. Völlig mit dem, ich habe es vor am Ende des Lobpreises habe ich gesagt, völlig beschäftigt mit dem, was im Himmel passiert. Und ich sage dir, du kannst in dieser Sache dir kein Multitasking leisten. Du kannst nicht gleichzeitig innerlich ständig mit dem Natürlichen beschäftigt sein und mit dem Irdischen beschäftigt sein und gleichzeitig dich ständig beschäftigen mit dem, was oben ist. Du musst dich schon immer wieder entscheiden. Verstehst? Und damit sage ich dir jetzt nicht, dass du nicht mehr Dinge hier im Natürlichen tust und dass du zu nichts mehr taugst hier auf der Welt, dass du für nichts mehr gut bist hier auf der Erde, sondern damit sage ich dir, was deine innere Ausrichtung ist. Was dein innerer Blick ist, sind auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist dein Leben, weil du bist eins geworden. Oi, oi, oi. Und dein Fokus und deine Ausrichtung geht auf dieses neue Leben. Und du schaust immer, was tut der Himmel gerade? Was tut Jesus gerade? Was sehe ich ihn tun? Was macht er gerade? Was will er gerade? Wo geht sein Herz hin? Was bewegt ihn gerade? Was machen die Engel Gottes gerade? Wo sind sie gerade so unterwegs? Oh. Du nimmst, weißt du, wir lernen, das ist so wichtig, Christen müssen lernen, wirklich müssen lernen, die unsichtbare Welt wahrzunehmen. Viel mehr als die sichtbare Welt. Das haben wir eh gelernt. Hier in der westlichen Welt sind wir super trainiert, die sichtbare Welt wahrzunehmen, zu analysieren, zu verstehen, zu begreifen, alles Mögliche damit anzustellen in unserem Verstand. Ja. Aber ich sagte, wir müssen lernen, die unsichtbare Welt wahrzunehmen. Wie lernst du die unsichtbare Welt wahrzunehmen? Ja, am Anfang ganz einfach dadurch, indem du dich bewusst entscheidest, dich mal auszuklinken aus der sichtbaren Welt. Ups. Wisst ihr? Das war jetzt das Signal. Das war jetzt das Ausklingsignal. Und schon bist du da. Deswegen sage ich, weißt du, das ist wirklich so. Warum sage ich manchmal Leuten in Gottesdienst, sag mal zu deinem Nachbarn, blablab. Weil ich genau weiß, wenn sie das machen, und der Heilige Geist weiß auch, wenn sie das machen, klinken sie sich aus dem Natürlichen. Deswegen sagt Jesus, werdet wie die Kinder. Ich sage jetzt nicht, dass das generelle, die Methode ist jetzt, viele verstehen mich nicht falsch, sage jetzt, der Georg hat gepredigt, man muss immer nur blablab machen und dann ist man ausgeklingt. manchmal ist es tatsächlich so ein entscheidender Schnackpunkt, so ein entscheidender Schnipser, wo du dich ausklingst aus dem Natürlichen und plötzlich bist du in einer anderen Dimension, weil du hast deinen Verstand beleidigt. Blablabla. Es beleidigt deinen Verstand. Ich sitze hier im Gottesdienst, ich höre eine Predigt, sag blablabla. Es beleidigt meinen Verstand. Ja, weil, weißt du, man muss ja realistisch sein. Die meisten Christen jetzt, die sich Christen nennen, kommen in Gottesdienste, um eine Predigt zu hören, gerade im evangelischen Bereich, kommen in Gottesdienst, um eine Predigt zu hören, die irgendwas in ihrem Verstand anregt. Sagen dann hinterher, ja, das waren 5 Punkte, ich weiß noch genau. Und wirkt doch, also der Punkt 3, den fand ich besonders gut, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und doch, also die Predigt war sehr logisch. Ich weiß, ich hatte manchmal Leute schon, die haben zu mir gesagt, du hältst ja gar keine wirkliche Predigt, weil da kann ich mit meinem Verstand teilweise gar nicht folgen, das ist manchmal unlogisch. Ja, Halleluja. Ja, weil du nach dem Geist gehst. Verstehst du, wenn du aus dem Geist predigst, dann ist nicht immer alles logisch aufgebaut. Für den Geist ist es logisch. Wenn du zum Beispiel die Bücher von Dr. Kenyon studierst und meditierst, von Kenyon, dann wirst du merken, wenn du diese Bücher versuchst, in deinem Verstand zu lesen, dann sagen sie dir nicht sehr viel. Und dann stellst du fest, teilweise ist es gar nicht mal logisch aufgebaut. Sondern da kommt eins auf das andere. Und dann hat er einen Bibelvers. Und wenn du es im Geist siehst, wenn du es meditativ siehst, dann ist es so wie, er hat so einen Bibelvers und dann beginnt er darüber zu meditieren und dann fliegt hier was raus und da und da und da. Es ist mehr so kreisförmig. Der kreist dann so um die Dinge. Das ist hebräisches Denken. Unser griechisch geprägter Verstand, weil wir sind ja hier im Abendland, ja, und es ist griechisch geprägt vom Denken her, von der griechischen Weisheit her, ja, humanistisch, griechisch geprägt. Ja. Und dieses Denken ist immer so Punkt 1, Punkt 2, so stringent, logisch. Eins baut aufs andere auf. Okay? Aber das Denken Gottes war nie griechisch, weil die alten Griechen hatten mit dem Gott der Bibel nichts am Hut. Ja, das war nie griechisch. Gott war nie ein Grieche. Wenn er etwas war, dann war er Hebräer. Amen. Der Bruce hat es jetzt gepredigt. Am Anfang war das hebräische Alphabet. Okay? Ja. Also tatsächlich, also wenn es eine Ursprache gibt, dann sicher die hebräische, weil in diesem Volk hat Gott sich zuerst offenbart. Also es ist sicherlich nicht das griechisch geprägte Denken das, was wir als Christen anstreben sollten. Ich sagte, wir sollten überhaupt nicht das Denken des natürlichen Menschen anstreben, sondern wir sollten die Weisheit Gottes anstreben. Und die Weisheit Gottes ist Torheit für die Welt und oft Torheit für deinen natürlichen Verstand. Und er sagt, komm auf diese höhere Ebene, komm auf diese andere Ebene, beginn im Geist wahrzunehmen, beginn im Geist zu sehen, richte dich aus auf das, was unsichtbar ist, weil dort sind die Dinge Gottes zu Hause. Richte dich aus auf ihn, auf Jesus, auf dein neues Leben, auf sein Wort. Ja, sein Wort ist Geist. Und es lebt. Sein Wort ist auch nicht Verstand. Ich weiß noch, als ich als Jugendlicher war, ich total im Verstand unterwegs. 100%. Philosophen ohne Ende. Nietzsche, Marx, Feuerbach, all diese ganzen tiefgläubigen Leute. Die habe ich studiert. Und dann habe ich die Bibel gelesen. Und dann dachte ich mir irgendwie, diese Gleichnisse von Jesus, irgendwie kindisch. Dachte ich, es hat für meinen Verstand teilweise gar keinen Sinn gemacht. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Warum? Weil du es auf dieser Ebene nicht begreifen wirst. Auf dieser Ebene wirst du keinen Zugang finden. Aber du hast den vollen Zugang im Geist. Und geistliche Bücher, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht jetzt die Bibel, sondern andere geistliche Bücher, wenn sie geistlich geschrieben sind, hast du zu ihnen auch nicht 100% den Zugang im Verstand, sondern du hast ihn im Geist. Zu allen Dingen Gottes ist der Zugang im Geist. Sag mal, der Zugang ist im Geist. Halleluja. Und er sagt dir, wenn wir mit Jesus auferstanden sind, dann sollten wir völlig mit den Aktivitäten dieses neuen, sprich geistlichen Lebens beschäftigt sein. Denn wenn wir wie er gestorben sind, sind wir in eine lebendige Einheit, hier haben wir es wieder, Einheit mit ihm eingetreten. Sicherlich werden wir es nicht weniger in der Konsequenz der Auferstehung mit ihm sein. Mit anderen Worten, wir werden mit ihm zur Rechten des Vaters sitzen, in Christus, im Geist. Wir sitzen mit ihm zur Rechten des Vaters, in Christus, im Geist. Wir leben dieses Auferstehungs-, dieses zum Himmel aufgefahrene Leben. Wir leben ein aufgefahrenes Leben. Halleluja. Ein thronendes Leben, habe ich am Sonntag gepredigt, glaube ich. Ja. Denn wenn wir wie er gestorben sind, sind wir in eine lebendige Einheit mit ihm eingetreten. Sicherlich werden wir es nicht weniger in der Konsequenz der Auferstehung mit ihm sein. Dies erkennen wir, dass unser altes Selbst mit ihm an sein Kreuz genagelt worden ist, sodass dieser Leib, der ein Werkzeug der Sünde war, für das Böse untauglich wird. Untauglich. Du bist untauglich für das Leben des Fleisches. Untauglich. Du bist untauglich gemacht. Sodass wir nicht länger Sklaven der Sünde sein können. Das heißt, diese neue Geburt macht dich untauglich für das natürliche Leben. Also wundere dich nicht. Damit sage ich jetzt nicht, dass du untauglich wirst, ein Auto zu fahren, oder dass du untauglich wirst, eine Maschine zu bedienen, dass du untauglich wirst, zu rechnen, dass du untauglich wirst, dein Leben diszipliniert zu leben. Das sage ich damit nicht. Sondern ich sage dir, du wirst untauglich, die Dinge von dieser natürlichen Ebene heraus zu beurteilen, zu ergreifen und von dort her Dinge zu tun. Und du wirst dafür umso tauglicher, die Dinge von der übernatürlichen Ebene und von der übernatürlichen Seite des Geistes heraus zu tun und zu sehen. Halleluja. Ich wollte heute Abend eigentlich über Taufe sprechen. Ja, aber ich sag dir was, das ist tatsächlich ein Zusammenhang. Der Anfang dieses neuen Lebens, der Anfang dieses Lebens des Geistes, der Beginn, ist deine Kreuzigung und deine Auferstehung mit Jesus. Das haben wir gerade eben gelesen. Das ist deine Kreuzigung und deine Auferstehung mit Jesus. Und tatsächlich ist es so, dass deine Taufe genau das symbolisiert. Das heißt, tatsächlich, wenn du genau wissen willst, was ist eigentlich mit mir passiert, musst du dir eigentlich nur deine Taufe vorstellen. Also wenn du biblisch getauft bist. Ich spreche nicht von einer Säuglingsbesprengung, weil das ist in dem Sinn keine Taufe, sondern das ist eine Segnung. Wenn sie gut gemeint ist, ist es eine Segnung. Aber ich spreche von dieser biblischen Taufe. Ich spreche von der Taufe durch Untertauchen. Verstehst du? Was symbolisiert die Taufe? Die Taufe ist das Zeichen, ist das sichtbare Zeichen deines Begrabenseins in Bezug auf das alte Leben und dein Auferstandensein in Bezug auf das neue Leben. Amen. Deswegen ist tatsächlich, und wir sind ja hier auch bei Grundlagen, und deswegen ist es wichtig einfach, dass du das dir auch immer wieder vor Augen führst, auch wenn du schon, das dir eigentlich schon klar ist, aber für manche ist es wichtig einfach, dass du siehst, was ist eigentlich die Taufe? Die Taufe ist nicht einfach nur irgendein Akt, den man so nebenbei auch noch erledigt, damit man dann auch Christ ist oder so, sondern die Taufe ist tatsächlich deine Antwort auf das, was im Geist in dir passiert ist. Es ist genial, wie Gott es gemacht hat. Als Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Und dann hat er gesagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Da hat er im Prinzip gesagt, ja, verkündigt ihnen dieses Evangelium von diesem neuen Leben. Verkündigt ihnen dieses Evangelium, dass sie mit Jesus Christus im Geist gekreuzigt sind und dass, wenn sie das glauben, auch mit ihm auferstehen, in ein neues Leben hinein, in ein Leben der Einheit mit Gott. Verkündigt ihnen das, verkündigt ihnen genau das, was ich dir jetzt am Anfang, die erste Viertelstunde, verkündigt habe. Verkündigt ihnen das und dann sagt ihnen, hey, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann bezeugt dieses neue Leben, das ihr jetzt empfangen habt, wenn ihr dazu Ja gesagt habt, dann bezeugt es durch das sichtbare Zeichen, macht es deutlich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, jawohl, ich bin mit Christus begraben und ich bin mit ihm auferstanden. Und macht es deutlich vor den Menschen um euch herum, macht es deutlich dem Teufel, zeigt es vor der ganzen Welt, jawohl, ihr seid diese neue Schöpfung, ihr seid durch den Tod mit Jesus hindurchgegangen. Ihr seid auferweckt worden zu einem neuen Leben. Bezeugt das. Und das bezeugt ihr durch ein Zeichen, nämlich die Taufe. Amen. Deswegen tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bezeugt es durch dieses Zeichen der Taufe. Halleluja. Und weißt du, was passiert, wenn ein Mensch sich taufen lässt aufgrund dieses Glaubens? Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt wird dieser Schnitt deutlich gemacht. Dieser Schnitt zwischen dem Alten und dem Neuen. Warum hat Jesus gesagt, lasst euch taufen? Er hätte ja auch sagen können, glaubt halt einfach. Müsst ihr ja nicht taufen lassen. Warum hat er dieses Zeichen gegeben? Er hat dieses Zeichen gegeben, damit du auch von deinem natürlichen Menschen her, von der Seele her, etwas hast, worauf du dich stellen kannst. Wo du sagen kannst, jawohl, da habe ich es bezeugt, da habe ich es festgemacht, alle haben es gesehen, der Teufel hat es gesehen, die Engel haben es gesehen, ich selber habe es gesehen, vielleicht meine Familie hat es gesehen, wer auch immer, die Gemeinde jedenfalls, die dabei war, die hat es gesehen, alle haben es gesehen und ich kann mich tatsächlich darauf stellen, ich bin dieser neue Mensch. Halleluja, deswegen ist die Taufe eine so wichtige Sache. Jesus hat sich selber taufen lassen. Er hat sich selber taufen lassen, obwohl er es eigentlich nicht nötig gehabt hätte, weil er war ja schon neu. Johannes der Täufer sagte zu ihm, ja, ich müsste von dir getauft werden, weil ich bin ja noch nicht neu. Der war noch im alten Bund. Ich bin ja noch nicht neu, also müsste ich von dir getauft werden. Aber Jesus sagte, nein, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird, taufe du mich, weil ich bin der Erstgeborene des neuen Bundes. Ich bin der Erstgeborene, der durch das Wasser hindurch in dieses neue Leben eintritt, stellvertretend für alle die, die mir nachfolgen. Halleluja. Und deswegen hat er diesen Befehl gegeben, bevor er ging, hat gesagt, und genau das tut ihr mit all denen, die dieses neue Leben angenommen haben. Genau das tut ihr mit all denen, die Ja gesagt haben. Verstehst du, du kannst, ich mache mich nicht lustig über Säuglingstaufe oder irgendwas, aber du kannst definitiv vom Biblischen her, du kannst nicht getauft werden, sondern du musst dich taufen lassen. Amen. Es geht nicht anders. Weil du bist nicht durch deine irdische Geburt, als du aus dem Mutterleib deiner Mutter rauskamst, automatisch auch von Neuem geboren worden. Sondern du wurdest geboren aus dem Mutterleib deiner Mutter und du kamst unter die Natur Satans, unter die Natur der Sünde, egal wie christlich deine Eltern waren, ganz vollkommen egal, aber du wurdest unter diese Natur geboren. Und nur durch deine persönliche Entscheidung gegen das alte Leben und für das neue Leben, nur durch deine persönliche Entscheidung bist du aus dem Machtbereich der Finsternis hineinversetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Nur durch deine persönliche Entscheidung. Deswegen kann man sich nur durch persönliche Entscheidung taufen lassen oder aufgrund einer persönlichen Entscheidung taufen lassen. Wenn deine Eltern gesagt haben, jawohl, ich möchte einfach gern, dass mein Kind christlich erzogen wird und so weiter, dann ist es eine gute Sache. Und dann sagt Jesus, bringt die Kinder zu mir und segnet sie. Ja, ich segne sie. Ja, dann segnet diese Kinder. Aber mit Taufe hat das ja nichts zu tun. So eine Taufe ist eine Sache, du hast dich persönlich entschieden für Jesus, du hast diese Wiedergeburt erlebt und die Taufe ist dir gegeben als sichtbares Zeichen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Jawohl, das ist jetzt ein Jesusmann und das ist jetzt eine Jesusfrau. Die gehört jetzt zu Jesus, nicht zu einer Kirche, sondern sie gehört zu Jesus. Sie gehört damit auch zum Leib Christi, aber nicht zu einer bestimmten Organisation unbedingt, sondern sie gehört zu Jesus. Sie ist hineingetauft in dieses neue Leben, begraben mit ihm. Deswegen sagt Jesus, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Das ist interessant. Er nimmt die Errettung, er nimmt den Glauben und die Taufe bei der Errettung total zusammen. Das heißt nicht, dass du nicht errettet wirst, wenn du nicht getauft wirst, biblisch. Weil er sagt dann, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das sagt er nicht, wer nicht getauft ist, weil das Entscheidende ist es deines Herzens. Aber wenn du glaubst, dann ist die logische Konsequenz das sichtbare Zeichen der Taufe. Das Symbol, das Bundeszeichen des neuen Bundes. Was war das Bundeszeichen des alten Bundes? Beschneidung. Die Beschneidung. Halleluja. Danke, Vater, dass wir im neuen Bund leben. Ja, die Frauen haben ja gut reden, die haben ja damit nichts zu tun, aber. Es war das Zeichen des alten Bundes. Das Zeichen des neuen Bundes ist die Taufe. Warum? Weil sie genau das nachvollzieht. Was passiert, wenn du getauft wirst, wenn du nach biblischem Maßstab getauft wirst? Du wirst untergetaucht in das Wasser. Ja, immer wenn wir taufen, werden Menschen untergetaucht in das Wasser. Symbolisch für das Begräbnis und sie werden wieder rausgezogen aus dem Wasser. Wir haben noch niemand ertrinken lassen. Ja, weil dann wärst du nur mit Christus gekreuzigt, aber nicht mit ihm auferstanden. Mit ihm begraben, aber nicht mit ihm aufgefahren. Aber da du nicht nur mit ihm begraben bist, sondern auch mit ihm auferstanden bist, wirst du wieder aus dem Wasser rausgezogen. Halleluja. Welche Bedeutung hat also die Taufe? Ich sag's dir einfach nochmal gebe dir einfach ein paar Dinge. Welche Bedeutung hat die Taufe? Das zeigt dir, letztendlich ist es das Spiegelbild dessen, was ich am Anfang gesagt habe in Bezug auf dein neues Leben. Erstens, du machst deutlich, durch die Taufe machst du deutlich, dass du mit Christus begraben und auferstanden bist. Römer 6, Vers 3 bis 6. Der Teufel kann dir es nicht mehr rauben, weil du hast es deutlich gemacht. Du kannst dich drauf stellen. Du wirst getauft durch einmaliges Untertauchen und einmaliges rausgezogen werden. Deswegen kann auch eine Besprengung gar keine Taufe sein, weil allein das griechische Wort Taufen heißt Baptizein im Griechischen und heißt Untertauchen. Also damals zur Zeit des Neuen Testaments gab es kein Wort Taufen. Da gab es nur ein Wort und das hieß Untertauchen. Und erst später wurde dann aus Tauchen Taufen. Ja, das hat sich dann verschoben, weil irgendwann mal hat es ja für die Leute keinen Sinn mehr gemacht. Dann im Mittelalter, als die katholische Kirche die alles dominierende Kirche war, war es ja so, dass das für die Leute keinen Sinn mehr gemacht hat, zu sagen, ja, untertauchen, ja, wir tauchen ja niemand unter, wir besprengen sie ja nur. Also hat man ein zweites Wort erfunden und dieses Wort hat sich natürlich von Tauchen abgeleitet, aber hieß dann eben Taufen. Aber eigentlich war ursprünglich das Wort Taufen, Tauchen, Untertauchen, Baptizein. Untertauchen im Griechischen. Also wenn du im Neuen Testament irgendwo taufen liest, kannst du eigentlich immer sagen, untertauchen. Du kannst es immer, das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung, immer. Es gibt kein anderes Wort. Es gibt kein extra Wort für untertauchen und für taufen. Ja? Also einmaliges Untertauchen. Wieder rausgezogen werden. Du machst deutlich, dass du abgewaschen bist. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Durch die Taufe machst du deutlich, dass du abgewaschen bist durch das Blut Jesu von all deinen vorhergegangenen Sünden, wie auch von der Natur der Sünde. Du bist abgewaschen. Apostelgeschichte 22, 16 heißt es. Und nun, was zögerst du, sagt Hananias zu Paulus, steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Mit anderen Worten, das Wasser ist das Symbol für die Waschung vom Alten. Du wirst gewaschen von dem Alten. Deswegen ist es so genial, weißt du, ich spreche jetzt zu vielen, die schon getauft sind, aber ich spreche vielleicht auch zu einigen, die noch nicht getauft sind. Und egal, ob du schon getauft bist oder noch nicht getauft bist, in dem Moment, wo du dir das vor Augen hältst, was da eigentlich passiert, machst du dir ja deutlich, in welchem Leben du lebst. Verstehst du, es ist ja für dich jetzt, die Taufe ist ja dein ganzes Leben für dich von Bedeutung. Die Taufe ist ja nicht einfach nur irgendein Fest, wo man eine Taufkerze anzündet und sagt, okay, das war jetzt die Taufe, das gehört auch dazu, so von der Wiege bis zur Bahre, getauft, gefirmt, verheiratet, beerdigt, so ungefähr. Verstehst du, da ist halt die Taufe auch noch eins da drin. Nein, sondern die Taufe ist ja tatsächlich das grundlegende Symbol deines neuen Lebens. Das grundlegende Symbol. In dem Moment, wo du dich taufen lässt, setzt du ein grundlegendes Zeichen für dein Leben. Es ist das wichtigste Ereignis deines ganzen Lebens. Was ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens? Ja, die Entscheidung für das neue Leben in Jesus. Was ist die wichtigste Handlung deines ganzen Lebens? In dem Moment, wo du diese Entscheidung festmachst. Das Wort Gottes sagt auch, dass die Taufe wie das Siegel ist. Es ist das Siegel auf diesem neuen Leben. Es wird versiegelt in dem Moment. Du machst damit deutlich, ja. Und Gott macht damit deutlich, ja, der gehört zu mir. Hey. Deswegen, immer wenn wir eine Taufe haben, freuen sich die Engel im Himmel immer. Wir haben ja, wenn wir eine Taufe, wir werden jetzt wahrscheinlich dann bald auch mal wieder eine Taufe machen. Es haben sich schon einige angemeldet. Also wenn du noch nicht getauft bist, dann melde dich so schnell wie möglich an, weil dann geben wir den Termin bekannt. Ich denke, dass wir auf jeden Fall noch diesen Sommer eine Taufe machen. Also melde dich so schnell wie möglich an. Und dann werden wir einfach wieder eine Taufe haben in der Lehrschwimmhalle hier. Und dann wird der ganze Himmel jubilieren. Ja, du sagst, ich war aber vorher auch schon von neuem geboren, bevor ich getauft wurde. Aber ich sag dir, ja, in dem Moment, wo du dich hast taufen lassen, hast du es deutlich gemacht. Hast es bekannt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Hast du ein Zeichen gesetzt, an das du dich den Rest deines Lebens erinnern kannst. Du bekommst ja auch eine Taufkarte, steht es drauf mit Brief und Siegel, dein Taufvers und alles. Kannst dich dein ganzes Leben lang erinnern. Und wenn der Teufel kommt und sagt, hey, ich weiß gar nicht, ob du wirklich neu bist. Bist du eigentlich überhaupt neu? Bist du überhaupt ein Sohn Gottes? Bist du überhaupt eins mit Jesus und so weiter? Dann kannst du sagen, hier, schau. Am 7.7.2015 in Kirchentalentswort habe ich es deutlich gemacht. Von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Hier Teufel, friss oder stirb. Man könnte besser sagen, friss und stirb. Sei dieses Korrekte, friss und stirb. Erster Petrus 3, 20 bis 21. als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das heißt, damals schon, die Rettung war durchs Wasser hindurch. Und Petrus sagt, diese Rettung durchs Wasser hindurch, bei der Arche Noah, durchs Wasser hindurch, diese Rettung, die damals stattgefunden hat, ist ein Gegenbild, sagt er. Er sagt, das Gegenbild dazu, er rettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Oioioi, so steil sagt er, sagt sogar, die Taufe errettet euch, sagt er. Er meint damit natürlich nicht, dass die Taufe ein magisches Ritual ist. So, das ist dann das Missverständnis, teilweise ganz stark in der katholischen Kirche das Missverständnis, dass Menschen glauben, wenn jetzt jemand geboren wird, dann muss man so schnell wie möglich taufen, weil insbesondere, wenn er dann noch krank ist, das Kind vielleicht könnte sterben und so. Wenn es dann nicht getauft ist, dann kommt es nicht in den Himmel. Weißt, aber das ist ein magisches Verständnis. Die Taufe ist keine magische Sache, weil es ist ja Herzenssache. Im Endeffekt, ja. Das heißt, es geht nicht darum, dass die Taufe an sich dich errettet, sondern es geht darum, dass das, was du in der Taufe bezeugst, dich errettet. Nämlich das neue Leben. Amen. Mit Christus gekreuzigt und mit ihm auferstanden. Das errettet dich. Und indem du es deutlich machst, indem du dieses Symbol setzt, machst du deutlich, dass du errettet bist. Und damit ist es ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und also sagt er, das Gegenbild dazu, errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Das heißt, Reinigung. Wasser symbolisiert Reinigung. Die ganze Taufe ist eine rein symbolische Sache. Alles an der Taufe ist symbolisch. Das Wasser ist symbolisch, deswegen tauft man auch nicht mit Sand oder mit Wein. Könnt ihr auch mit Wein taufen. Aber Wein reinigt nicht, oder? Nicht wirklich, da bist du nachher rot. Wasser reinigt. Wasser ist das Symbol der Reinigung. Ich habe mal gehört, dass irgendwelche Beduinen in der Sahara, wo sie kein Wasser hatten und jemand hat sich bekehrt und haben sie ihn mit Sand getauft. Okay, wenn wirklich kein Wasser da ist, von mir aus. Aber vielleicht hätten sie es auch mit Kamelmilch machen können. Kamelstutenmilch. Aber das wäre wahrscheinlich so reinigend gewesen. Das stinkt. Also, Wasser symbolisiert Reinigung. Untertauchen symbolisiert Tod. Rausgezogen werden aus dem Wasser symbolisiert Auferstehung. Leben im neuen Leben. Bevor du in das Wasser reingehst, bist du ein anderer als in dem Moment, wo du da rausgezogen wirst. Das ist das Symbol. Verstehst du? Im Geist ist es schon passiert. Aber erst dann, wenn du dieses sichtbare Zeichen setzt, der Taufe, symbolisch setzt, erst dann ist es versiegelt. Amen. Dann ist es versiegelt. Dann steht es fest. Dann ist dieses Geschehen versiegelt. Die Apostelgeschichte 2,38. Ja, kannst du sehen. Die Petrus predigte das Evangelium. Die Leute hörten es und es drang ihnen durchs Herz, heißt es. Das heißt, sie wussten, das ist die Wahrheit. Sie wussten, so ist es. Und es drang ihnen durchs Herz. Und dann sagten sie, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Weil sie wussten, jetzt wird alles anders in unserem Leben. Er predigt ihnen das neue Leben. Er predigt ihnen die Auferstehung von Jesus. Er predigt ihnen, jetzt wird alles neu. Und dann sagt sie, und was müssen wir jetzt tun? Und er sagt ganz einfach, kehrt um von diesem natürlichen Leben, von diesem menschlichen, von diesem alten oder der Sünde. Kehrt um, wendet euch ab davon. Und was tut ihr? Lasst euch untertauchen. Mit anderen Worten, lasst euer altes Leben begraben in den Tod und steht zu diesem neuen Leben symbolisch wieder auf. Im optimalen Fall ist es so, bei uns leider teilweise nicht realisierbar, vielleicht wenn wir dann im neuen Zentrum ein eigenes Taufbecken haben, das müssen wir übrigens noch einplanen, wenn wir da ein eigenes Taufbecken haben, dann wird es einfacher, weil eigentlich wäre das Richtige, wäre das Biblische, wäre eigentlich das, an dem Sonntag, wo jemand sich bekehrt, wenn er sich wirklich bekehrt hat, gleich im Anschluss die Taufe zu machen. Halleluja. Das wäre das Korrekte. Momentan ist es noch so, dass wir immer eine gewisse Zeitversetzung haben, weil wir immer Anmeldungen sammeln müssen, damit es sich lohnt, die Lehrschwimmhalle zu mieten. Aber im Endeffekt wäre es eigentlich das Sofortige. Es wäre die sofortige Reaktion. Der Kämmerer in Äthiopien, als er sich bekehrt hatte, sagte zu Philippus, sagte, ja, was hindert es mich jetzt, mich taufen zu lassen? Es war interessant, er hörte das Evangelium zum ersten Mal in seinem Leben. Er kannte, dass Jesaja 53 eine Prophetie auf Jesus hin ist. Und er sagte, hey, und dann erzählt ihm Philippus davon, ja, und dann wird man getauft und so weiter. Und dann sagte der, ja, was hindert es mich jetzt dran, mich taufen zu lassen? Und Philippus sagte, hielt den Wagen an sofort, ne? Stoppte den Wagen und sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kann es geschehen. Und genau das ist die Voraussetzung. Wenn du es von ganzem Herzen glaubst, dann kann es geschehen. Und zwar genau in dem Moment. Und dann hielt er den Wagen an. Die nächste, was weiß ich, Tümpel, keine Ahnung, Oase. Ich hoffe mal, es war klares Wasser. Nicht irgendeine Pfütze. Auf jeden Fall taucht ihn unter und er war getauft. Und er ging nach Äthiopien. Und die Tradition, die Überlieferung sagt, dass ganz Äthiopien durch diesen Kämmerer wahrscheinlich zu Jesus gekommen ist und zum Evangelium gekommen ist. Und deswegen eines der am längsten christianisierten Länder der Erde ist. Auch heute noch, die äthiopische Kirche führt sich noch heute auf diesen Kämmerer zurück. Und seither ist praktisch Äthiopien schon, wurde sehr früh schon, bevor überhaupt das Römische Reich christianisiert war, war Äthiopien schon ein christliches Königreich. Halleluja. Durch einen Mann, der Nägel mit Köpfen machte. der es verstanden hat, gesagt hat, ja, so ist es okay. Was soll's? Was hindert mich? Mich taufen zu lassen. Manchmal hindert uns Tradition. Ja, ich bin aber als Säugling getauft. Okay, ich habe es dir erklärt. Es ist Segnung. Segnung, du kannst als Segnung, du kannst deinen Eltern auch dankbar sein, weil sie haben es nicht anders verstanden. Es war ihre Tradition, es ist okay. Es ist nichts Schlechtes, aber du kannst es nicht als Taufe sehen. Es ist keine Taufe. Eine Taufe ist das, was du vollziehst auf der Grundlage deines persönlichen Glaubens und was du symbolisch deutlich machst. Das ist die Taufe. Okay? Gut, also. Durch die Taufe ziehst du einen Schlussstrich unter dein altes Leben. Sag mal Schlussstrich. Schlussstrich. Hast du diesen Schlussstrich gezogen? Ja. Manchmal musst du dir diesen Schlussstrich wieder bewusst machen. Dann kannst du dich an die Taufe erinnern. Das ist eine gute Sache. Schaust in das Wasser rein, sagst, ja stimmt, da war ich tot. Das ist das Symbol. Da, genau, da war ich drin. Deswegen machen wir auch Fotos bei der Taufe. Dann hast du es sogar bildlich. Also wenn du willst, ja, aber. Dann hast du es dokumentiert. Halleluja. Dokumentiert gestorben, begraben. Dokumentiert auferstanden. Wow, das ist immer so ein gewaltiger Moment. Ich weiß nicht, wer war alles schon bei der Taufe dabei bei uns? Ja, die meisten. Das ist einfach ein gewaltiger Moment, wenn Leute einfach aus diesem Wasser hochkommen und dann, juhu, untertauchen und dann, juhu, neues Leben, Halleluja. Und alle singen und preisen den Herrn und große Freude ist im Himmel. Und das ist eine ganz, ganz, ganz fröhliche Sache, wunderbar einfach. Halleluja. Also ich kann es dir nur empfehlen, wenn du noch nicht getauft bist, empfehle ich dir, melde dich an. Zieh diesen Schlussstrich, mach es deutlich, tritt ein in diesen Bereich des neuen Lebens. Weißt du, tritt ein in diese neue Dimension. Nicht nur durch die Entscheidung deines Herzens, sondern mach es deutlich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Halleluja. Amen. Und dann kannst du sagen, jawohl, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt mich jetzt. Ich bin eins geworden mit ihm. Ich habe dieses neue Leben empfangen. Und nichts und niemand kann es mir rauben. Und nichts und niemand, auch meine eigene Seele nicht, kann mir noch mal was anderes einreden. Ich habe es bekannt, ich habe es versiegelt, es wurde deutlich gemacht vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich bin ein Teil geworden von Jesus, ein Teil des neuen Lebens, ein Teil seines Leibes, darüber werde ich in der zweiten Stunde noch ein bisschen sprechen, ein Teil von ihm selbst, ein Teil einfach dessen, was er für mich getan hat. Ich bin mit ihm identifiziert und in der Taufe habe ich es bezeugt. Amen. Halleluja. Die beste Pause.